Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute: Children of the Revolution, die Musik der englischen Band T-Rex. Am Mikrofon begrüßt sie Thomas Elf. Get It On, einer der größten Hits der britischen Band T-Rex. Hinter T-Rex steckt ein maßgeblicher Musiker, Mark Bolan, dessen Werdegang ebenso spannend ist wie die Musik seiner Band. Begonnen hat alles mit Tyrannosaurus Rex, einem Akustikduo, das 1967 das erste Mal unter diesem Namen auftrat. Tyrannosaurus Rex war Mark Bolan an der Gitarre und zeitweise Steve Took und dann später Mickey Finn an den Bongos. Ihre Musik kann man wohl am ehesten als experimentelle Folkmusik bezeichnen, die aus einer anderen Welt zu stammen schien. Hören wir zwei frühe Songs von Tyrannosaurus Rex, die relativ wenig mit dem Stil zu tun haben, für den T-Rex so bekannt wurde. Silken weather cat was returned from the drink ski. Hi, hi, hi. let the coffin begin. Feast of Sam, Kittered Lamb on God's ground. Written by the bottle of heart, jigged like a muse on life's love. Tyrannosaurus Rex mit Deborah und She Was Born to Be My Unicorn. Aus dem Namen Tyrannosaurus Rex wurde Ende der 60er Jahre auf einmal T-Rex und das geschah auf Anraten von Tony Visconti. Visconti hat als Studiotüftler den Sound von T-Rex maßgeblich beeinflusst und hat zusammen mit Bolan daran gearbeitet, dass es dem Akustikprojekt eine richtige Rockband wurde. Visconti hat viele Jahre in London gelebt, Leute wie David Bowie, Thin Lizzy und viele andere produziert und einen ziemlich eigenen Stil entwickelt. Und ein Aspekt, der die Musik von T-Rex heute noch so unverkennbar macht, ist der Einsatz von Geigern. Es ist so, als würden Rockmusik und ein Streichquartett zusammentreffen und im Fall von T-Rex war das auf einmal ein klares Markenzeichen. Hören wir vom ersten Album unter dem Namen T-Rex den Song Beltane Walk. Walking down by the roadside, met a man with a star heart. He said, boy, wouldn't you like to look? But could he give me love, give me little love, give me little love from her heart? Give me love, give me little love from her heart. And then we'll walk. Walking down by the whirlpool, I met a girl, she was God's tool. I said, girl, wouldn't you like to rock? But could it give me love, give me little love, give me little love from God's heart? Give me love, give me little love from God's heart. Walking down by the west wind, I met a boy, he was my friend. I said, boy, we could sing it too, and we do. Ooh. Give us love, give us little love, give us little love from your hearts. Give us love, give us little love from your hearts. Give us love, give us little love, give us little love from your hearts. Give us love, give us little love from your heart. Give us love, give us little love, give us little love from your heart. Give us love, give us little love from your heart. And then we'll fällt heute der Name T-Rex, so denkt man unweigerlich an Glamrock. Glamrock war eine kurze Phase in der britischen Musikgeschichte Anfang der 70er Jahre. Schrille Outfits, feminine Kostüme und eine ironisch übertriebene Bühnendarstellung. Das brachte Gary Glitter, David Bowie, Slade und natürlich T-Rex schnell in die Schlagzeilen. Und genau in dieser Zeit feierte Bolan mit seinem zwischenzeitlich rekrutierten Quartett die größten Erfolge. Is it true? I try. And it was a song called Jeepster. You're so sweet. You're so fine. I want you all and everything. T-Rex mit Metal Guru und Jeepster in der Akustikversion. Mark Bolan hat schon während seiner großen Erfolge Legendenbildung betrieben. Er selbst ging voll auf in der Rolle des Superstars und ein Höhepunkt seiner Karriere war ein Konzert im Londoner Wembley Empire Pool, das übrigens auch von Ringo Starr gefilmt wurde und später in den britischen Kinos als Born to Boogie gezeigt wurde und mittlerweile auf DVD erschienen ist. Die Begeisterung an den Beatles wurde als Beatlemania bezeichnet. Fans von T-Rex und Musikkritiker der 70er schufen den Begriff T-Rex-tacy und das kann man auf dem Mitschnitt dieses Konzerts auch gut hören. T-Rex Live mit Hot Love. Viola. Hey! She's my woman of gold, is she not very old? I don't mean to be bold, I'm out of here, I hold her hand. She ain't a witch, and I love the way she twitch her. She ain't a witch, and I love the way she twitch her, oh yeah. I'm a two-day prince and I give a heart love right on. Most, but she lives on the coast, hey! She's faster than most and she lives on the coast, I'm a two-day prince and I give a heart love. Woo! Take it out on me, mama. Wow! Oh! She ain't a witch and I love the way she twitch her. Oh, oh, oh. She ain't a witch and I love the way she twitch her. Pretty freak, and I give a heart shot, yeah. La, la, la, la, la, la. Come on. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la. Oh, do what you do, you feel my head. La, la, la, la, la, la. Get up and dance. This is the first time we've played in England. The sea beats go to water, it seems differently. The hopes that in the skies, it seems so well to me. Starting to feast with the best of years on ya. Show your body so forget there to the gold by man's door. Blonde of golden band, the daughters of the sky. That grows a way for you to guide you. Fall in the fields with the blessing heals on ya. Surely you call yourself the truth there to the ball, my nice love. The bird of gold is old beyond the sounds of night. He's walking on the streets, he's been in sleepless stride. Fall in the fields with the blessing heals. Surely you pull yourself to keep there to the gold by man's door. You fell, you fell, you are, you fell. You fell, you are, you fell. You fell, you are, you fell. Brab do, brab di da di da da di da di da da di da da da da da da. Lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay The Sea Beasts, zu finden auf dem Album Unicorn von Tyrannosaurus Rex. Die frühen Alben von Tyrannosaurus Rex sind mittlerweile alle auf CD erschienen und sie zeigen ein völlig anderes Gesicht von Mark Bolan. Introvertierte Folkmusik, genau der Art, wo heute aktuelle Musiker wie Devendra Banhart wieder ansetzen. Doch Bolan wollte den Erfolg mit seiner Musik, der ihm mit den leiseren Klängen als Tyrannosaurus Rex immer verwehrt blieb. Und so entstand noch unter Tyrannosaurus Rex das erste Rockstück, King of the Rumbling Spires, eine Art Übernachtaktion in einem Londoner Studio, ein Song, der dann auf Single erschien und ziemlich im Kontrast zu seinen bisherigen ruhigen, introvertierten Songs stand. Light all the fires, it's the king and he's coming home. Whoa, light all the fires, it's the king of the burning spires. Light all the fires, it's the king and he's coming home. We're so windy fair. Wenn heute der Name T-Rex fällt, dann ist ein Song auch schnell wieder präsent. Children of the Revolution. Kein Wunder, Elton John, Patti Smith, Bono, Violent Femmes und viele andere Musiker haben diesen Song gecovert. Der Song handelt über Größenwahn, dem ja Bolan zeitweise selbst verfallen war, ist aber trotzdem nach allen Seiten offen und lässt sich prima vielseitig interpretieren. Kein Wunder, dass es diesen Song mittlerweile auch als Karaoke-Version gibt. Doch hier ist das Original. Children of the Revolution. Lange nach dem Ende von T-Rex sind immer wieder unveröffentlichte Stücke von Mark Bolan erschienen. Die Compilation Work in Progress besteht im Prinzip nur aus Demos, die Bolan irgendwann aufgenommen hat, und die Musik darauf macht klar, dass Bolan eigentlich T-Rex in Personalunion war, egal ob er in einem großen Studio mit Band zugange war oder alleine zu Hause auf einen Kassettenrekorder sang. Und wie beeinflusst Bolan von früher Rock'n'Roll-Musik à la Chuck Berry und Co. war, kann man hier auf dieser Demo-Aufnahme gut heraushören. Jimmy Bolan ride on your jet tambourine. Jimmy Bolan ride on your jet tambourine. Take me higher than your love. Ooh yeah, Jimmy Bolan ride on your jet tambourine. Take me higher than the ocean spray. Take me for a hide in your ocean spray. Show me where your love does lie. Oh, oh yeah, take me for a ride in your jet tambourine. Take me with you, girl, for a ride. Take me with you, girl, for a ride. Yes, take me for a ride in your jet tambourine. Take me for a ride on your jet tambourine. Take me higher than your love. Oh yeah, take me for a ride on your jet tambourine. Take me with you, girl, for a ride. Oh yeah, take me with you, girl, for a ride. Tambourine, Jimmy will ride on your jet tambourine. Ooh yeah, Jimmy will ride on your jet tambourine. Black on the back, and I love you. You're dirty and sweet, oh yeah. You're slim and you're weak. You got the teeth that I hide upon you. You're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on, bang a gong. Get it on, get it on. Get it on. When you're built like a car, you got a hubcap, diamond star halo. You're built like a car, oh yeah. When you're an auntie, that's the truth. When you're cloak full of eagles, you're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on, bang a gong, get it on. Get it on, bang a gong, get it on. When you're windy and wild, you got the blues in your shoes and your stockings. You're windy and wild, oh yeah. You're built like a car, you got a hubcap, diamond star halo. You're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on, bang a gong, get it on. Get it on, bang a gong, get it on. We'll be right back. look back and I love you. You're dirty and sweet, oh yeah. When you dance, when you walk, still a dance, take a chance, understand me. You're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on, bang a gong, get it on. Get it on, bang a gong, get it on. Well, you're dirty and sweet, clad in black, don't look bad, and I love you. You're dirty and sweet, oh yeah. When you're slim and you're weak, you got the teeth that hide upon you. You're dirty, sweet, and you're my girl. Get it on, bang a gong. Get it on, bang a gong, get it on. Get it on, bang a gong, get it on. Get it on, bang a gong, get it on. Get it on, bang a gong, get it on. Get it on, bang a gong, get it on. Get it on, bang a gong, right on. Get It On in einer Akustik-Live-Version zu finden auf der Mark Bolan-CD Acoustic Warrior. Bolan hat mal erwähnt, dass Get It On sein Versuch war, Chuck Berrys Hit Little Queenie zu imitieren. Get It On ist dann natürlich völlig anders geworden. Hören wir Bolans Vorlage, Chuck Berry mit Little Queenie. Thinking. She's in the mood, no needin' break it. I got a chance, I oughta take it. If she'll dance, we can make it. Come on, Queenie, let's shake it. Go, go, go, little Queenie. Go, go, go, little Queenie. If it's a slow song, we'll omit it. If it's a rocker, that'll get it. And if it's good, she'll admit it. Come on, Queenie, let's get with it. Go! We'll be right back. Im Buch des verstorbenen englischen DJs und Radiomoderators John Peel taucht sehr oft der Name Mark Bolan auf. Kein Wunder, denn Peel war eng mit Bolan befreundet und förderte dessen Karriere noch unter Tyrannosaurus Rex, indem er ihn oft zu seinen Radiosessions einlud und das Duo sogar mit seinem Mini Cooper zu Gigs kutschierte. Ironischerweise hat sich Bolan komplett von Peel abgewendet, als er seine großen Erfolge feierte. Doch die Verbindung zwischen den beiden ist gut auf einem Song vom ersten Album My People Were Fair von Tyrannosaurus Rex dokumentiert. Der Song fängt an, dann liest John Peel auf einmal eine Kurzgeschichte von Bolan und der Song geht weiter. Zwei musikalische Freigeister hatten sich gefunden. Tyrannosaurus Rex mit Frowning Atahualpa. Sitting all alone, looking at the throne of the one I used to love. Sitting all alone, looking in the stone of a lovely Inca love. Kingsley Mole sat high on a windy knoll, his eyes consuming the silent midnight woods. He nuzzled his long, molish snout deep inside the heart of a marigold and let his molish imagination skip to and fro over sunken galleons and pirate pictures of rusted doubloons and deep-water cabins stacked to the brim with musty muskets and goldfish gauntlets once worn by Henry Morgan. The lark awoke and doffed its plumed three-cornered hat to its own sleepy-eyed reflection. Then it hopped past the crested nest of the snoring cuckoo and flew off into the Lionel Lark morning looking for friend Mole. Mole was on a marigold come-down and sulkily scraped bluebeat rhythms with his ground-digging paw. "Yes," he whispered, "me and Lie are going a-questing for the lily pond of foxnecks. Lyle'll know all the mapping, Jen." So the mole, kneeling on the soft soil, said a morning prayer to Ra, not even caring if he dirtied his yellow Rupert trousers, because his molish mind knew that praying was special. Hören wir zum Ende von Stunde 1 im Soundcheck noch einen Song vom Album Electric Warrior, das 1971 erschien und gerne als das Album des Glamrock gefeiert wird. Hören wir Cosmic Dancer, gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I danced myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? Myself into the tomb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb. Is it wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? I like a need to have a load. Oh, oh, oh, oh. I dance myself out of the womb. I dance myself out of the womb. Strange to dance so soon. I dance myself into the tune. I bet I can once more. I dance myself out of the womb. I dance myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? myself out.